Und ich sehe, wie eine Welle der Angst über diese Welt schwappt, vor allem über Teile Europas. Ich sehe, wie über Teile Europas eine schwarze Wolke hinwegfegt. Und diese schwarze Wolke ist eine neue Wolke der Angst, die viele Menschen ergreifen wird, ihr Herz ergreifen wird. Und ich sehe, wie auch viele Christen ihr Herz öffnen für diese Angst. Und wenn sie ihr Herz öffnen für diese Angst, werden sie Jesus nicht mehr sehen und dadurch sehr viele falsche Entscheidungen treffen. Und der Herr möchte seinem Volk sagen, verschließ dein Herz vor dieser finsteren Wolke der Angst und lass dein Licht leuchten. Und ich sehe, wie der Herr seine Kinder zurückruft zu wirklich simplen, einfachen, kindlichen Vertrauen. Wenn der Herr sagt zu seinem Volk in Europa, jetzt ist es Zeit, mir einfach und kindlich zu vertrauen. Wie ein kleines Kind sich fallen zu lassen in die Arme des Vaters, so sollt ihr euch jetzt fallen lassen in meine Arme und mir vertrauen. Denn die Realität ist nicht so schlimm wie die Angst selbst. Und diejenigen, die ihr Herz der Angst gegenüber verschließen und diese finsteren Wolke nicht erlauben, in ihr Herz einzudringen, sind diejenigen, die im Glauben und in Kühnheit und in Mut vorangehen werden und als Licht strahlen werden für die anderen Menschen um sie herum. Und es wird eine Welle bekommen, eine Welle wird kommen von Bekehrungen über den deutschsprachigen Raum. Aber diese Welle der Bekehrungen wird nicht kommen, weil Gott einfach souverän etwas tut, sondern weil die Kinder des Herrn gelernt haben, ihm kindlich zu vertrauen. Und diese Kinder Gottes, die gelernt haben, ihm kindlich zu vertrauen und ihr Herz nicht öffnen für diese Angst, das sind die, werden die Kinder Gottes sein, die viele andere Menschen zum Herrn führen werden. Menschen, die heute sich selbst als klein finden, Menschen, die heute denken, wer bin ich, was kann ich tun? Der Herr möchte zu ihnen sagen, doch, du kannst viel tun. Du kannst dein Herz verschließen vor dieser Wolke, die über Europa fegt. Wenn du dein Herz verschließt und mir kindlich vertrauen lernst, wenn dein Herz nach mir schreit und sagt, Jesus, hilf mir doch, ich will dir tatsächlich vertrauen lernen, dann werde ich dich auch verwenden, um viele Menschen zu mir zu führen. Ich sehe, während diese finstere Wolke über große Teile Europas schwebt, sehe ich, wie in vielen Häusern das Licht angeht, ganz starkes Licht. Und dieses Licht, das angeht in vielen Häusern in Europa, das sind die Kinder Gottes, die ihm gelernt haben zu vertrauen. Und zu diesem Licht werden viele andere hinzugezogen werden. Und der Herr sagt, die Wolke des Glaubens ist stärker als die Wolke der Angst. Vertrau mir. Vertrau mir. Vertrau mir. Und der Herr sagt zu Europa, Europa muss erkennen, dass das, was ich tue, kann kein Mensch stoppen. Und das, was gestoppt wird, ist nicht von mir. Europa wird erkennen, dass das, was ich tue, kann kein Mensch stoppen. Und das, was gestoppt wird, ist nicht von mir. Und ich sehe, wie der Herr seine Menschen zusammenführt. Und es ist unaufhaltsam. Kein Mensch kann es stoppen. Ich sehe, wie der Geist Gottes diese toten Gebeine zusammenführt. Er füllt Gebein an Gebein. So viele seiner Kinder, die sind nichts anderes als tote Gebeine. Kaputt, ausgelaugt, ausgebrannt. Aber ich sehe, wie der Odem des Herrn, der Geist des Herrn, Gebein an Gebein führt. Ich sehe, wie Hesekiel 37 sich jetzt vor unseren Augen in Europa erfüllt. Er gibt Gebein an Gebein. Er bringt alles zusammen. Am Ende haucht er seinem Atem ein und es wird ein großes, großes, großes Heer sein von Menschen, die verliebt sind in Jesus und von Menschen, die unaufhaltsam sein Reich bringen werden auf diese Erde. Und viele Dinge, die großartig und gewaltig aussehen, die werden stoppen, einfach stoppen. Und ich sehe, wie viele Menschen versuchen werden, am Leben zu erhalten, was sie sich aufgebaut haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg. großartige Dienste, die werden einfach verschwinden. Und ich sehe, wie viele Menschen versuchen in Europa, das zu retten, was jetzt zur Zeit am Sterben und am Verlieren ist. Aber der Herr sagt, es ist nicht zu retten. Denn das, was ich baue, kann nicht gestoppt werden. Und das, was gestoppt wird, habe ich nicht gebaut. Und ich sehe, wie mitten aus dieser Erschütterung, aus diesem Wirrwarr, aus diesem Durcheinander, wo viele Menschen verwirrt sind und viele Menschen nicht wissen, ist das Gott, sind das Menschen, ist das der Teufel? Aus diesem geistlichen Chaos, mitten in diesem geistlichen Chaos, wo ganz viel Verwirrung ist, ich sehe unwahrscheinlich viel Verwirrung kommen über Europa. Verwirrung, wo Politiker verwirrt sind, wo Menschen verwirrt sind, wo Schlüsselleute in der Wirtschaft verwirrt sind, wo Leiter und Gemeinden verwirrt sein werden, wie dieser Geist der Verwirrung über Europa hinweg schwemmen wird. Und mitten in dieser Zeit der Verwirrung steht eine Braut auf, die nicht verwirrt ist, sondern die fokussiert ist. Und diese Braut sammelt sich, diese Braut wird vom Herrn selbst zusammengerufen. Und sie wird vom Herrn selbst eingesetzt. Ihr Marschbefehl kommt nicht von Menschen, sondern kommt direkt vom Herrn. Und die Zeit wird kommen, wo die Politiker die Christen um Rat fragen, welche Richtung sie gehen sollen. Ich sehe etwas ganz, ganz Interessantes. Ich sehe, wo anstatt Gott Christen in die Politik zu schicken, schickt er die Politiker zu den Christen. Anstatt dass Gott Christen in die Politik schickt, schickt er die Politiker zu den Christen. Und es wird plötzlich werden die vor den Türen stehen. Und plötzlich werden da Verbindungen geschaffen werden, wo viele Menschen staunen werden und werden sagen, ich kann doch den Politikern nicht Rat geben. Und der Herr sagt, doch. Ich schicke die Politiker zu meinen Kindern, die im Geist der Weisheit wandeln und im prophetischen Geist in Demut wandeln. Zu denen werde ich die Politiker schicken. Ich werde ihr Herz berühren, damit sie Entscheidungen treffen, die wahren prophetischen Stimmen im Land aufzusuchen. Und viele Politiker in Europa, die werden aus der Verwirrung heraustreten, weil sie gehört haben auf die Stimme des Volkes Gottes. Ja, mitten im Geist der Verwirrung wird es Stimmen geben, die nicht verwirrt sind. Mitten in der Zeit der Verwirrung in Europa werden wahre Propheten wieder aufstehen. Propheten, die den Himmel hören und nicht die Erde. Propheten, die das Herz Gottes kennen und sich nicht um die Meinung der Menschen kümmern. Propheten, die sich nicht wagen werden, ihr eigenes Reich zu bauen, weil die Furcht Gottes wieder die Gemeinde ergreifen wird. Und ich sehe, während diese Welle der Erwirrung über Europa kommt, kommt auch eine Welle der Furcht Gottes über die Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes werden in wahrer Ehrfurcht vor ihrem Herrn niederfallen. Und sie werden ihm nachfolgen, ihm und ihm und ihm allein.